verkauft worden. Und man kann in diesem Buch sehr schön sehen, wie diese Landung vollzieht, wie sie sich vollzieht, wie sie vorbereitet wird durch das Christentum, vorbereitet wird durch eine humanitäre, liberale Moral. Diese 100.000 Einwanderer, die da kommen, die kommen ja nicht mit Waffen. Das heißt, sie sind friedlich. Und man kann sich als Weißer mit unserer Erziehung zwar sehr gut gegen einen, der kämpfend ankommt, zur Wehr setzen, aber was macht man, wenn jetzt 100.000 Mann landen und halten kleine Kinder vor am Strand? So, soll dann auch geschossen werden, ja oder nein? Darf man dann überhaupt schießen? Die Leute wollen ja nur Land, die wollen ja nur Lebensraum und. Kann man nicht doch ein bisschen Platz machen? Es ist also sehr gut geschildert. Zunächst mal hofft man, man macht die Augen zu, man hofft, dass sie also überhaupt nicht landen werden. Man hofft, dass sie also vielleicht in Deutschland landen oder in Spanien landen oder sonst wo, bloß nicht bei uns. Aber dann kommen sie doch in Frankreich an Land. Und dann diese ganzen Verhandlungen, soll nun geschossen werden, ja oder nein? Und es wird nachher natürlich nicht geschossen. Und diejenigen, die sich zur Wehr setzen, kleine Abweichler der eigentlichen Nationalarmee, die werden dann noch von der Nationalarmee bekämpft, weil sie eben Friedensstörer sind und weil sie gegen den allgemein anerkannten Sittenkodex machen. Und die ziehen dann da ein und nachdem sie da erstmal Landnahme genommen haben, da wird dann gemordet, da wird gebrandschatzt, da wird vergewaltigt. Das ist klar, da wird dann also dieses gesamte Land als Forderung genommen und sie fordern dann in die Regierung aufgenommen zu werden und sie werden in die Regierung aufgenommen. Das ist also diese Geschichte. Und man hat einen Film danach gedreht, weil das Buch eben so erfolgreich war, nur der Film ist mit einer ganz anderen Tendenz gedreht worden. Im Buch ist der Chef, der Häuptling dieser 100.000, die da ankommen, eine sehr abstoßende Gestalt, ein Cretin, der dort also auch sehr negativ geschildert wird, während das also ein edler Wilder ist, à la Rousseau, ein gebildeter Mensch, der also hier diese Schiffe, die in diesem Film kommen, anführt. Und auch da ist es natürlich so, dass also die ganzen verrückten Argumente nicht gebracht werden, die also auch gebracht werden, sondern andere Argumente. Und der Film endet also auch damit, dass dann also eine europäische Bundesarmee so Gewehr bei Fuß am Strande steht. Ob sie nun schießt oder nicht, bleibt offen, man weiß es nicht. Bleibt so ein bisschen so in der Luft liegen. Es wird also auch nicht gezeigt, was passiert, wenn die alle an Land kommen. Auch das wird also hier nicht dargestellt. Der Film ist gleichwohl in Spanien und in Italien, obwohl das eine Gemeinschaftsproduktion sein sollte, nicht gezeigt worden. Die haben sich geweigert, den zu zeigen, weil sie sagen, unsere Bevölkerung wird zu sehr beunruhigt. Wir haben zwar nicht 100.000, die ankommen, aber wir haben jede Nacht, Nacht für Nacht, kommen Dutzende von Schiffen rüber, die also aus Marokko, aus dem Maghreb, Flüchtlinge oder Arbeitssuchende herüberbringen nach Spanien, nach Italien. Und man kann das überhaupt nicht mehr beherrschen. Es findet eben nicht in dieser großen, spektakulären Form statt, aber es findet in kleiner Form statt, diese Einwanderung. Das bedeutet also, wir haben diesen Druck aus den Entwicklungsländern und wir haben diesen Druck unabhängig von irgendwelchen kriegerischen Verwicklungen. Die kommen natürlich noch dazu. Weil dort ein Bevölkerungsdruck ist, kriegen die sich natürlich gegenseitig auch in die Wolle. Und wenn die sich gegenseitig in die Wolle kriegen, dann flüchten sie. Eigentlich hätten sie dann keinen Asylgrund, weil kriegerische Verwicklungen nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts kein Asylrecht begründen. Es ist ja klar, das sind also nur Asylrecht gibt es also nur für politische Verfolgung im eigenen Land, nicht bei zwischenstaatlichen Konflikten. Aber es ist natürlich so, dass diese gleichwohl aus humanitären Gründen aufgenommen werden. Und wir haben also weltweit 50 Millionen auf der Flucht aus politischen Gründen. Diese 50 Millionen hätten also nach den Buchstaben des Grundgesetzes hier Asylrecht. Sie könnten also anklopfen und hätten, so wie das Asylrecht ausgelegt wird, das Recht, hier ohne weiteres hereinzukommen. Wozu sie kein Recht hätten, auch nicht nach dem Grundgesetz, ist, dass wir für sie Häuser besorgen müssen, dass wir sie ernähren müssen, dass wir sonst etwas mit ihnen machen müssen. Die USA kennen das auch nicht, andere Länder kennen das auch nicht. Die sagen, na gut, wir lassen dich rein als Asylant, aber wir geben dir kein Geld. Du musst sehen, wie du längst kommst, such dir Arbeit oder was auch immer. Jedenfalls, wir sind nicht bereit, dich also unterzubringen. Meinetwegen kannst du im Straßengraben schlafen. Es gibt ja über 100.000 nicht sesshafte Deutsche auch, die keine Wohnung haben. Das heißt also, du kannst sehen, wo du bleibst und was du machst. Anders natürlich die Bundesrepublik, christliche Erbe, Humanismus. Wir sehen uns verpflichtet, für die Leute also Wohnungen zu schaffen, den Leuten Sozialhilfe zu geben, ihnen also jegliche Segnung zu geben. Mit einem enormen Aufwand. Also, wer von Ihnen noch nicht Millionär ist, sollte sich vielleicht überlegen, wie er das in 4-5 Jahren werden kann. Wenn er ein großes Haus hat, sollte er vielleicht 3 Zimmer davon, 3 Zimmer sollten es schon sein, abgeben an eine Asylbewerberfamilie, beispielsweise aus Afghanistan. Ich kenne einen Fall aus Hamburg, wo ein Lehrer-Ehepaar 3 Zimmer angebaut hat oder nicht mehr braucht. Die Kinder waren ausgezogen. Und dann haben sie diese 3 Zimmer zur Verfügung gestellt einer afghanischen Familie, 2 Eltern und 7 Kinder, insgesamt 9 Köpfe. Und ich will das mal abkürzen, ich habe immer mal raten lassen, was die denn nun dafür bekommen für diese 3 Zimmer vom Hamburger Staat, diese Lehrer-Ehepaar. Er da hinten weiß es, er kennt meinen Vortrag. Es sind 12.460 Mark im Monat. So, als Miete. 12.460 Mark pro Monat als Miete, 46 Mark pro Kopf und Tag. Und dafür wird also, werden ein paar Betten gestellt, es wird einmal im Monat wird Bettwäsche gewaschen, da ist nicht die Ernährung drin. Für Ernährung kriegen sie noch 3.000 Mark extra vom Sozialamt. Das bedeutet, diese eine Familie kostet den Hamburger Steuerzahler 15.000 Mark im Monat. Und das bedeutet, wenn Sie das jetzt mit 12 mal hochrechnen, dass Sie in einem Jahr 180.000 Mark verdienen. Und das ist natürlich also ein ganz schöner Klotz. Also seine Lehrergeschichte, das macht er 3-4 Jahre, dann hängt er seinen Lehrer an den Nagel. Das braucht er ja gar nicht mehr. Nicht? Mit 180.000 Mark kann man so über die Runde kommen. Das einzige Problem bei ihm ist, dass er jetzt so viel Steuer zahlen muss. Er ist in der Progression drin, 50% nehmen ihm die Steuer ab. Und jetzt baut er 3 weitere Räume an. Um also seine Steuer zu mindern, das kann er ja von der Steuer dann absetzen, diese Geschichte, und dann kriegt er eben nicht mehr 15.000 Mark im Monat, sondern 30.000 Mark im Monat. So, und das Bordell, was wir da in Hamburg hatten, Eros Center, das ist inzwischen natürlich längst an Asylbewerber vermietet, an den Hamburger Staat, der Asylbewerber unterbringt, und das bringt jetzt im Jahr genau 670.000 Mark Miete. Das ganze Ding hat mal 2 Millionen gekostet, also das ist ein schönes Geschäft, man kommt da also so in 2 bis 2,5 Jahren hat man die Unkosten wieder rein, und alles, was drüber ist, ist dann also Gewinn. Und die ganz cleveren Leute kaufen eben heute ein Hotel nach dem anderen aus. Deswegen sind die leider im Preise sehr gestiegen. Ich habe mich also auch mal umgeguckt nach im Süddeutschen, ob wir da vielleicht auch so ein Objekt wie Hetendorf haben könnten. Aber die Preise sind enorm in die Höhe gegangen, weil also diese Leute, die an Asylanten dann das weitergeben, vom Staat das Geld kriegen, an Asylanten weitergeben, weil die natürlich also da durchaus mehr bieten als ein normaler Gastwirt. Man kommt also da einigermaßen rund um die Ecke, wenn man also an diese Leute vermietet. Und das eben ist eine Geschichte, dass also, das ist weltweit natürlich beispiellos, ja. Also es ist totaler Wahnsinn. Man kann sich das vorstellen, das gibt's nirgendwo auf der Welt, aber spricht sie natürlich blitzartig rum. Da gibt's ja, es gibt Telefon, es gibt also Briefe. Und als hier die Bedingungen mal schlechter waren, als sie vorübergehend in Zeltlagern untergebracht waren, da stoppte der Asylzustrom sofort. Da waren die Bedingungen hier schlechter, da wollte man nicht mehr oder hat man abgewartet, bis dann wieder die Verhältnisse besser waren. Das heißt also, wir haben weltweit die besten Bedingungen für Asylbewerber. Egal, ob sie jetzt nun echte Asylanten sind oder nicht. 95% sind ja gar nicht politisch verfolgt. Wer politisch verfolgt und auf der Flucht ist, der kann sich nicht ins Flugzeug setzen und kann dann also hier in die Bundesrepublik fliegen. Ja, das Geld hat der überhaupt nicht. Das heißt, die richtig politisch Verfolgten kommen nicht. 95% derjenigen, die hierher kommen, sind nicht politisch verfolgt. Aber ich bin der Auffassung, es gibt ja manche Nationalen, die sagen, ja, also die echt politisch Verfolgten, die sollen ja ruhig reinkommen. Ich meine, auch das geht nicht, denn wir geben einen Teil unseres Bodens damit ab. Es ist die entscheidende Souveränität des Staates, dass er bestimmt, wer auf seinem Gebiet hereinkommen darf oder nicht. Ein Staat, der nicht mehr bestimmen kann, ob er jemanden hereinlässt oder nicht, der ist nicht mehr souverän. Die USA können bestimmen, ob ich rüber darf oder nicht. Und es gibt ja bestimmte Gruppen, die nicht rüber dürfen, irgendwelche früheren Neonazis oder was auch immer. Die stehen auf einer Watchliste, da sagt der amerikanische Staat, dich lass ich nicht rein. Oder es gibt bestimmte Quoten von Einwanderern, da sagen sie auch, dich lass ich nicht rein. Obwohl sie ein riesengroßes Land sind. Hier bei uns ist es anders. Da entscheidet nicht der Staat, ob jemand rein darf, sondern die Leute selbst entscheiden es. Das heißt, wenn sie herkommen und sagen Asyl, dann sind sie da. Und der Staat hat nicht mehr das Recht, sie herauszusetzen. Das heißt, der Staat hat den Teil der Souveränität, und das ist der entscheidende Teil der Souveränität, nämlich das eigene Gebiet zu schützen, hat er aufgegeben. Wenn jetzt 50 Millionen hier reinkommen, diese 50 Millionen sogar echte, die dann von den Gerichten anerkannt werden, wobei es noch so ist, dass wir beweisen müssen, der Staat muss beweisen, dass sie nicht echt sind. Ja, es ist nicht so, dass der beweisen muss, dass er politisch verfolgt ist, sondern wir müssen beweisen, dass er nicht politisch verfolgt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Dann ist es also so, dass diese 50 Millionen reinkommen, dann kommen so und so viele, denen wir das nicht nachweisen können, auch nicht. Und dann kommen die Minderheiten natürlich. Die Homosexuellen beispielsweise, Bundesrepublik als das gelobte Land der Homosexuellen. Es ist anerkannt worden, im Islam steht auf die Homosexualität die Todesstrafe. Das Bundesverwaltungsgericht hat anerkannt, dass mit Rücksicht darauf Mohammedaner

Wenn sie aus verschiedenen europäischen Ländern kamen, kamen 112 Jungen auf 100 Mädchen. Und wenn beide in den USA geboren waren, kamen 118 Jungen auf 100 Mädchen. Das heißt also, diese Geschlechterproportionen, die eigentlich schon eine gewisse lange Zeit zusammen in einem Raum leben. Bei diesen Lappen-Norweger-Mischlingen ist erhöhte Tuberkulose festgestellt worden. Wir haben also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Krankheitshäufigkeiten. Dazu kommt, das wird zwar nicht gerne gehört, aber das ist nun mal so, dass die Rassen auch unterschiedliche Begabungen haben. Es gibt also sicherlich bei den Negern, das muss man ganz klar sagen, ein stärkeres rhythmisches Gefühl als bei einem felischen Menschen. Das brauche ich also nicht weiter zu begründen. Wer also mal so einen Neger trommeln sehen und weiß, was der mit der Trommel macht, dann ist es ganz klar. Und man kann es sogar an den Gehirnen nachweisen. Das heißt also, die Seitenregionen sind in einem Negergehirn sehr viel stärker ausgeprägt. Und ein Neger ist in vielen Dingen oder in oftmals musikalischer als ein Weißer. Er kann also leichter mehrstimmig singen und ähnliche Dinge auch. Das haben wir also festgestellt. Diese Regionen sind besser entwickelt. Dafür sind andere Regionen, insbesondere im vorderen Stirnlappenbereich, sind weniger entwickelt. Das kann man eben auch feststellen. Und diese Stirnwindungen und Regionen hängen nun gerade mit Dingen zusammen wie Voraussicht, wie Intelligenz, wie Planung und anderen Sachen. Und deswegen verwundert es natürlich nicht, wenn man diese Gehirne unterscheidet. Und wenn ein Anatom anhand eines ihm vorgelegten Gehirns, kann er Ihnen sagen, ob das ein Negergehirn ist oder ein weißes Gehirn ist. So. Wenn der das feststellen kann, der Anatom, und man weiß, dass die Intelligenz also aus dem Gehirn kommt, verwundert es nicht, dass die Neger bei Intelligenztests sehr schlecht abschneiden. Da gibt es natürlich unheimlich viele Umwelterklärungen dafür. Da wird dann gesagt, ja, sie haben schlechtere Schulen und sie haben dies und sie haben jenes. Und die Versklavung soll dann nachwirken, so wie das also diese Untersuchungen waren da von Lysenko, der also dann meinte, das wirkt dann nach, so das vererbt sich, so das Sklaventrauma, so ungefähr auch noch in der fünften Generation, nachdem sie gar nicht mehr versklavt sind, wirkt das also dann immer noch auf die Gehirne. Ja, ja, oder Danny Dattel, der da also ein Auschwitz-Syndrom dann hatte und dann also nicht mehr strafbar ist, weil seine Eltern im Konzentrationslager waren und sowas. Also das sind natürlich völlig unwissenschaftliche Erklärungen. Sowas, es gibt frühkindliche Erfahrungen, die man selbst machen kann, aber es gibt so etwas nicht über Generationen hinaus. Und keiner der heute lebenden Neger in den USA hat jemals Sklaverei erlebt. Und deswegen kann die mindere Intelligenz also nicht auf die Sklaverei zurückzuführen sein. Also man hat dann Schulversuche gemacht, man hat sie unter die gleichen Bedingungen gestellt und man hat sie verglichen mit den Indianern. Die Indianer in den USA leben sehr viel schlechter als die Neger. Die haben sehr viel schlechtere Schulen, die leben in Reservaten, die haben weniger kulturelle Angebote und die Indianer schneiden in jedem Intelligenztest sehr viel besser als die Neger ab. Obwohl also anerkanntermaßen ihre Schulen die schlechtesten im ganzen Lande sind. So, und dann kann man eben auch mit diesen Schulen nicht mehr allzu viel machen. Und jemand wie Professor Jensen, der Psychiater, der ist dann ja irgendwann mal umgekippt. Der hat also 15 oder 20 Jahre lang hat er eine Umwelthypothese, warum also die Neger umweltbedingt dümmer seien als die Weißen und warum es nicht an den Erben, an den Erbanlagen liegt. Hat er eine Hypothese nach der anderen erfunden, warum das so sein könnte und. Und irgendwann hat er dann einen Strich durchgemacht und hat gesagt, also das, was ich 20 Jahre lang geschrieben habe, ist Käse. Man kann zwar noch Spinner der Hypothesen vielleicht erfinden, aber gehen wir doch jetzt mal von den Befunden aus, insbesondere Zwillingsuntersuchungen. Und wenn also nun die Zwillingsuntersuchungen zeigen, dass also bei Weißen die Erbanlage zu 70-80% für die Intelligenz verantwortlich ist, dann müsste man ja sich schon hinstellen und sagen, ja, bei den Negern gelten diese Gesetze nicht. Und dann wäre man ja schon wieder Rassist, wenn man sagt, also bei weißen Zwillingen, da sind zwischen 70-80% für die Intelligenz verantwortlich, bei schwarzen Zwillingen gilt das aber nicht. Und wenn wir also einmal da die genetische Basis der Intelligenz festgestellt haben, dann ist es doch Blödsinn, wenn wir das nicht mehr anders erklären. Und alle die Dinge, die er vorher also mit unheimlichen Hypothesen hat erklären müssen und irgendwo hakte die Hypothese dann doch, die konnte er plötzlich mit einem genetischen Konzept befriedigend erklären. Und er ist natürlich furchtbar angegriffen worden, Jensen, der war stellvertretender Chef der amerikanischen Psychologenvereinigung. Ganz deswegen, weil er natürlich diese Umweltthesen vertreten hat, klar, nicht? Und ein so renommierter Mann, dass der nun plötzlich abtrünnig wurde, dass der also nun sagte, das, was ich früher geschrieben habe, alles Käse. Dazu gehört ja auch eine Größe, muss man ganz klar sagen. Es gibt wenige Wissenschaftler, die, wenn sie erkennen, dass sie falsch gelegen haben, dann bereit sind, das zuzugeben. Denn sie stapeln damit ja alles das, wie sie früher gemacht haben, zur Makulatur. Zumal, wenn man also eine erwünschte These vertreten hat, und Jensen war ja erwünscht, anschließend konnte er dann nur noch mit Geleitschutz über die Universität gehen, weil ihm also nicht nur Prügel angedroht worden waren, sondern weil er sie ab und an auch bekommen hat. So, also er hätte vorher, das hätte er nicht gebraucht, wenn er weiterhin gesagt hätte, also die Neger haben schlechte Schulen und deswegen klappt das bei ihnen also nicht. Wir haben also dort also in der Intelligenz abweichende Begabung. Und das bedeutet, wenn jetzt meinetwegen das deutsche Volk mit Negerblut aufgefrischt würde, um es mal so zu sagen, dass dann natürlich der Gesamtbestand der Intelligenz absinken würde. Und das muss man ganz klar sagen. ob das gut ist oder nicht. Vielleicht sind wir auch zu intelligent in manchen Dingen. Ich würde mir manchmal ein bisschen Urwüchsigkeit, wenn ich jetzt Los Angeles gesehen habe, also ein bisschen brachiale Gewalt wäre für unser Volk also in manchen Fällen ganz gut. Also vielleicht wäre das eine ganz gute Ergänzung dazu. Man kann durchaus darüber streiten, ob Intelligenz immer so gut ist und so wertvoll ist. Aber man muss eben wissen, dass die Intelligenz absinkt und dass, wenn das weitergeht, wir irgendwann dann mal auf dem Standard von Haiti landen werden oder Liberia oder ähnlichen Dingen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und wenn man das will, dann soll man das fördern. Und wenn man das nicht will, dann soll man zumindest so ehrlich sein und sagen, dann müssen wir was finden. Das ist aber nicht das Einzige, sondern ein weiteres Problem ist, dass wir Geisteskrankheiten vermehrt bekommen werden. Diese Sache mit Krebs, das hat also Professor Czekanowski, ein polnischer Professor, hat gesagt, das ist schon um die Jahrhundertwende bekannt gewesen, als diese Sache da von dem Gießener Professor gesagt wurde. Schon um die Jahrhundertwende hat das also praktisch der Tocher festgestellt, Albert Tocher, ein deutscher Professor, dass also da bei disharmonischer Verbindung von Pigmentation, das heißt schwarze Haare, blaue Augen oder braune Augen, blonde Haare oder meinetwegen blonde Haare, aber dunkle Hautfarbe, dass bei einer disharmonischen Verbindung von Pigmentation die Krebshäufigkeit erhöht ist. So, das wusste man schon 1908. Das war nur wieder, es war unerwünscht. Das ist natürlich dann genauso wie die männlichen Gesetze, also 35 Jahre vergessen worden, ist da auch vergessen worden, das kam jetzt wieder hoch. Professor Czekanowski hat darauf hingewiesen im Zusammenhang mit dieser Debatte. Und wir haben dann eben auch vermehrt Geisteskrankheiten. Auch das ist also etwas, was dieser selbe Professor Czekanowski, wie gesagt, ein Pole, und Polen sind bei uns ja nun unverdächtig, nicht? Ich zitiere hier also nicht Hans-F.K. Günther oder Klaus oder sonst etwas, irgendjemand aus dem Dritten Reich oder so, sondern ich zitiere einen polnischen Professor. Und wenn man also nur unseren Bundeskanzler mal gehört hat, der sagt, er war schon immer polenfreundlich und in seiner Familie war es seit 1871 Tradition, polenfreundlich zu sein, seit Bismarcks Kulturkampf. Wenn man also einen solchen Bundeskanzler Kohl hat, wird man also einen polnischen Professor noch zitieren dürfen. Und der hat also gesagt, dass also es eine Arbeit von Tocher gibt, wo der festgestellt hat, dass also in Geistesheilanstalten, also in Geisteskranke, in weit überdurchschnittlichem Maße eben diese unharmonische Verbindung von Pigmentationszügen haben. Das war dem also auch schon damals aufgefallen. Und da in dasselbe Horn tutet dann ein kanadischer Psychiater, Kanada ist ja auch unverdächtig, eine Demokratie und so, der Ian Kent, der hat also festgestellt, bei weißen Kanadiern, das waren also noch nicht mal Mischungen zwischen Negern und Weißen oder ähnliches, waren alles Weiße. Aber der hat also jetzt die Augenfarben untersucht und hat festgestellt, rein Blauäugige und rein Braunäugige sind weit unterdurchschnittlich schizophren. Und Gemischtäugige sind weit überdurchschnittlich schizophren. Das heißt, fünfmal so häufig, wie ihrem Durchschnitt entsprechen würde, sind sie schizophren. So, das bedeutet nun nicht, dass jeder Gemischtäugige schizophren ist, nicht? Also man soll jetzt nun mal nicht so ankommen und sagen, also der andere hat gemischte Augen oder so, ist das ein Schizophrener? Also da muss ich mal ganz vorsichtig sein. Insgesamt gesehen sind 16% der Gemischtäugigen nur schizophren. Aber 16% ist eben immerhin auch ein Standort. Da kann man eben sagen, 84% sind es nicht. Aber immerhin ist das Risiko fünfmal höher durch diese Gemischtäugigkeit, die eben den Grund hat, dass irgendwann die Voreltern da mal einen braunäugigen und blauäugigen Partner zusammengefunden haben. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit ist dann erhöht. Und das muss man immer so sehen. Das sind Wahrscheinlichkeiten. Und da kann genauso wenig, wie ich jetzt sagen kann, beispielsweise, da ist ein Idiot, der also nun rassengemischt ist und sage, dieser Idiot, deswegen sind alle Rassenmischungen schlecht. Genauso wenig kann mir natürlich einer sagen, also ich kenne einen Gemischtäugigen oder ich kenne einen Neger-Weißen Mischling oder so und das ist so ein Funskern, der ist so prima und der ist so treu und der ist so gut und ich habe da mal 100 Mark liegen lassen und die hat er nicht geklaut und so. Also was sagst du überhaupt gegen die Rassenmischung? Ja, das ist doch, ich führe dir den vor. Ja, sicherlich kann er ihn mir vorführen und das glaube ich ihm auch. Das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten, was ich hier sage. Es bedeutet nicht, dass jeder Mischling krank ist. Es bedeutet nicht, dass jeder Mischling schizophren ist. Es bedeutet nicht, dass jeder Mischling eine Tuberkulose kriegt oder eine Hüftgelenksluxation oder was auch immer. Ja, so ist es nicht. Es sind Wahrscheinlichkeiten, die aber dann erhöht sind. Und die Sache ist eben, das müssen wir mal ganz klar sehen, diese erhöhte Krankheitshäufigkeit muss gesehen werden in einem Zusammenhang, dass wir insgesamt gesehen natürlich kranker werden, dank der Medizin. Goethe hat es gesagt, Johann Wolfgang von Goethe, er fürchtet, dass die Welt, als er so die ärztliche Kunst da, die ja damals so allmählich anfing, da doch ein bisschen aus dem Kunstbereich herauszukommen in die Wissenschaft, als er also die ärztliche Wissenschaft betrachtete, sagte er also, er hätte so einen gewissen Horror vor einer Welt, wo die eine Hälfte die Krankenpfleger der anderen wäre. Und wir kommen so allmählich in die Richtung, dass also die einen immer hilfsbedürftiger werden und die anderen dann also helfen müssen. Und das ist eine Schwierigkeit. Wenn wir das sowieso schon haben, durch die Arztbemühungen, was die alles am Leben halten, dann ist es natürlich so, dass es umso verhängnisvoller ist, jetzt noch durch Rassenmischung zusätzlich krankheitsbehaftete Menschen zu erzeugen, die, wenn ihre Eltern in der eigenen Rasse geheiratet hätten, überhaupt nicht entstanden wären. Im Übrigen ist unverantwortlich, es ist also nach meiner Meinung, wer so etwas macht, müsste eigentlich genauso bestraft werden wie jemand, der sich also ins Auto setzt mit besoffenem Kopf und jemanden anfährt und verletzt. Da sagt man auch, du bist fahrlässig, denn dir muss bekannt sein, wenn du dich mit betrunkenem Kopf ins Auto setzt, dass du jemanden anfahren kannst und gefährden kannst. Und genauso handelt, es wäre wegen fahrlässiger Körperverletzung zu bestrafen, wer ein rassengemischtes Kind, was krankheitsbehaftet ist, zur Welt setzt. Denn man muss ihm genauso sagen, dir müsste bekannt sein, dass daraus das und das entstehen kann. So, dazu kommt man natürlich nicht. Im Gegenteil. Also alles das, was ich hier sage, stammt natürlich mit den Menschenrechten nicht überein, denn es gehört zum Menschenrecht, krankheitsbehaftete Kinder in die Welt zu setzen, anscheinend. Also das ist eine Verrückte. Nach der UNO ist es so, es dürfen keine staatlichen Maßnahmen getroffen werden, die also Heiraten zwischen verschiedenen Rassen verbieten. Ausnahme Israel. Früher gab es ja noch die Ausnahme Südafrika, die ist inzwischen gefallen. Es gab zwei Ausnahmen, Südafrika und Israel. Es gibt da noch so Bahrain oder so kleinere Länder machen das auch noch. Die sind da auch noch exklusiv, aber die stehen nicht so im Mittelpunkt. Von den großen Völkern war es nur Südafrika, wo die Rassenmischung verboten war, und Israel. Südafrika ist gefallen, da ist sie jetzt also legal. Und in Israel ist es so, dass sie nach wie vor nicht, wie gesagt, erlaubt ist und nicht zugelassen wird. Genauso wie die Antibabypille in Israel nicht erlaubt ist, obwohl sie ein Jude erfunden hat. Und sonst sind sie immer so furchtbar stolz auf die Dinge, die sie selbst gemacht haben. Freud wird hochgejubelt, Marx wird hochgejubelt, Einstein wird hochgejubelt. Da wird also sonst was draus gemacht, das seien solche Geistesheroen gewesen. Wäre ein anderes Thema, sich darüber zu äußern, was da alles richtig und was da falsch ist. Einer hat gesagt, das, was bei Freud richtig ist, stammt nicht von ihm, und was von ihm stammt, ist nicht richtig. Und genau das ist also auch der Stand der Wissenschaft, hat Eising ein dickes Buch drüber geschrieben. Also Freud ist mit Sicherheit die am weitesten überschätzte Figur dieses Jahrhunderts. Marx ist die am weitesten überschätzte Figur des letzten Jahrhunderts gewesen mit seinen ganzen ökonomischen Blödsinn, den er verzapft hat. Und wie das mit Einstein ist, ich bin nicht Physiker, kann das nicht beurteilen, aber der Mann hat am Patentamt gesessen in der Schweiz und hat da also, da soll es genauso sein mit seinen Theorien. Das, was richtig ist, das hat er aus den Patenten von anderen abgeschrieben. Und das, was von ihm stammt, das ist nicht richtig. Aber wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Bei Freud maße ich mir schon ein bisschen mehr Meinung zu. Und bei Marx, da haben wir alle gesehen, wie die Sache in die Hose gegangen ist. Da braucht man kein Experte zu sein. Aber das ist einfach die Sache. Der Pinkus war auch Jude, der die Antibabypille erfunden hat. Und warum ist in Israel verboten, frage ich mich. Überall schreien sie das Recht der Frau auf den eigenen Bauch und was auch immer und. Die sollten mal für die Frauenbefreiung in Israel kämpfen, dass in Israel endlich die Antibabypille, dieses segensreiche Instrument der Geburtenplanung, eingesetzt werden darf. Da sind die Japaner, die Araber dürfen natürlich Geburten verhindern, da so viel wie sie wollen oder so, aber die Juden dürfen das in Israel nicht. Und deswegen haben sie eine relativ hohe Geburtenrate. Sonst waren die Juden ja immer eine Bevölkerung, die eigentlich ausgestorben ist, die also sich ziemlich vermindert hat. Sie war eine Großstadtbevölkerung und sie haben jedenfalls im Deutschland der 20er Jahre einen erheblich niedrigeren Geburtendurchschnitt gehabt als die Deutschen. In Israel ist es so, dass die Juden durchschnittlich 3 Kinder haben, über 3 Kinder pro Familie, und damit also durchaus eine wachsende Bevölkerung sind, was von allen jüdischen Gemeinden der Welt sonst abweicht. Und das liegt eben daran, dass die Antibabypille für Juden in Israel nicht erhältlich ist. Das heißt also, Dinge, die in Israel erlaubt sind, meine ich, dürften bei uns also auch durchaus diskussionswürdig zumindest mal sein, meine ich. Denn ansonsten wird uns dieses Volk ja auch immer als Vorbild hingestellt. Warum dürfen wir nicht mal kommen und dürfen sagen, also deren Rassegesetze können wir eigentlich auch übernehmen, nicht? Warum sollen wir nur Mendelssohn spielen im Radio oder was? Wir können doch auch mal ihre Rassengesetze übernehmen. Gucken wir doch mal in ihr Gesetzbuch rein, was da also an wertvollen Dingen drinsteckt. Und nur da, wie gesagt, wird geschrien wie sonst was. Meine Schrift Rasse, ein Problem auch für uns, ist deswegen ja also auf dem Index für jugendgefährdende Schriften gesetzt worden, weil es Jugendliche sozialethisch verwirrt, weil dort also gegen die Rassenmischung Stellung genommen wird. Und da komme ich nun also auf einen weiteren Punkt. Es ist natürlich hier Erziehungsziel, das muss man mal ganz klar sagen, Erziehungsziel zur Vermischung. Das hat man früher nur vermutet, aber jetzt kann man es inzwischen nachweisen. In der Zeitschrift für Außenpolitik, die also so halbamtlich ist, die von Bonn rausgegeben wird, da steht also ganz eindeutig drin, dass dieser europäische Binnenmarkt, der ab 1.1.93 da sein soll, dazu führen wird, dass die europäischen Kulturen sich durchdringen und verschwinden werden und die europäischen Völker sich vermischen werden, was gewünscht wird. So, Punkt. Also wird nicht gesagt, das ist negative Folge und das müssen wir in Kauf nehmen, sondern das wird gewünscht. Das ist Absicht und das steht in dem halboffiziellen Organ. Und es gibt eine Reihe des Bundeskanzleramtes, ich habe das also gerade herausgefunden, auch hochinteressantes Material, wo genau dasselbe drinsteht, wo also auch drinsteht, wir wollen die Vermischung hier, die Vermischung wird angestrebt, das Deutsche als Deutsche soll so nicht mehr weiter existieren, wir sollen uns bereichern, wir wollen ein weltoffenes Volk werden und all so ein ganzer Kram auch. Und sich selbst haben sie abgesichert, sie müssen ja ein Eid leisten, dass sie also dem Wohl des deutschen Volkes dienen. Jeder Minister muss das machen, Bundeskanzler muss das machen und Schaden vom deutschen Volk abwenden soll. Nur, wenn man die Kommentare nachliest, wenn der Eid gebrochen wird, dann kann er nicht wegen Meineid rangeholt werden. Also wenn die Leute jetzt für den Feind spionieren und da Stasi-Mitarbeiter waren, dann kann man nicht sagen, pass mal auf, hier, du hast doch da mal ein Eid geleistet, Meineid, ran, ein Jahr Knast, ja, Minimum. Das ist ja für Meineid Minimum. Wir schicken dich 2 oder 3 Jahre. Nein, das ist nur symbolisch. Jeder von uns, der also vor Gericht geht, einen Eid geleistet hat, weil er irgendeinen rausholen wollte und dann hinterher sagen würde, wissen Sie, das ist doch alles nur symbolisch. Ja, also das, Sie können mich doch hier nicht bestrafen. Der Eid, das habe ich alles nur so symbolisch gesehen, so als so eine kleine feierliche Form oder sowas. Sie kommen da mit Ihrem Strafgesetzbuch, was soll denn das? Ja, der wird nicht gehört, den kriegen Sie ran. Aber die Bonner Bonzen, die gehen hin und stellen sich selbst einen Freibrief raus in ihren Kommentaren und sagen, also wenn wir eidbrüchig sind, das dürfen wir sein. Da kann uns keiner bestrafen. Und diese Entwicklung hat also angesetzt schon in den 70er Jahren. Ich habe hier ein hochinteressantes Buch. Das ist also Rassen, Bilder von Menschen von einem Herrn Kattmann. Ulrich Kattmann. Und der Kattmann war also Referent für Biologie im Erziehungsministerium, im Kultusministerium in Kiel zu CDU-Zeiten. Das heißt also, ein CDU-Mitglied, der dieses Buch geschrieben hat. Und da gibt es nun also wirklich bemerkenswerte Geschichten, die wir also hier hinten. Ich bringe Ihnen mal ein Gedicht. Wir haben ja heute von Imke Thomas Gedichte gehört. Die waren zwar ganz schön, aber es gibt viel schönere. Hier ist eins drin. Kurt Marti, Auferstehung. Die Indianer sind da vom Genozid auferstanden. Wir schämen uns, Weiße zu sein, denn die Farbe der Unschuld ist braun. Wir werden einander die Körper bemalen mit allen ökumenischen Farben. Die letzte Enzyklika macht Rassenvermischung zur christlichen Pflicht. So, das ist also hier so ein Gedicht, das wird dann also zur Jugendschulung eingesetzt für die Sachen. Der Mann zitiert dann also hier, Leroy Jones vergewaltigt die weißen Mädchen und sagt dann auch, der Black Panther-Führer Eldridge Cleaver habe die Vergewaltigung weißer Frauen als einen Akt des Widerstandes gegen die Gesetze der Weißen und ihr Wertsystem behandelt. Und dafür hat er Verständnis, dass also hier die Schwarzen so rebellieren, indem sie nun sagen, die Vergewaltigung von weißen Frauen ist also eine Sache, und hat sich empört, dass also in den USA 400 Schwarze wegen Vergewaltigung weißer Frauen auf dem elektrischen Stuhl gelandet sind. Das fand er also nun ganz schlimm und ein Ausdruck üblen Rassismus. Das hier findet er aber nicht als übler Rassismus. Das ist durchaus verständlich aus der jahrhundertelangen Unterdrückung der Schwarzen entstanden, dass die nun also hier dazu aufrufen, weiße Frauen und Mädchen zu vergewaltigen. Derselbe Kattenmann hat dann also einen Tafeln zum Sexualkundeunterricht herausgegeben. Die hat mir ein Lehrer aus Schleswig-Holstein zugeschickt, der war darüber ziemlich empört. Da sieht man also einen nackten Neger mit einem nackten Mädchen beim Sexualakt, so groß ungefähr diese Geschichte. Und dazu steht dann, das solle dazu dienen, Rassenvorurteile abzubauen. Ich kann mir vorstellen, die Schüler werden in unseren Schulen darauf programmiert, Rassenmischung gut zu finden. Es sollen damit die Instinkte, die an sich da sind, man sagt ja, man kann den anderen nicht riechen. Und das gibt es ja tatsächlich. Und wenn Sie mal in Harlem in den Bus gefahren sind, und ich bin das gewesen, dann begreifen Sie auch, was das bedeutet. Da muss man sich wirklich die Nase so zuhalten, weil Sie den Geruch nicht aushalten können. Genauso ist es für die Japaner mit uns. Wenn wir in einem verschwitzten Bus sitzen und rumschwitzen und ein Japaner steht dazwischen, der hält sich die Nase genauso zu, weil der uns nicht riechen kann. Also das hat nur nichts damit zu tun, dass unser Geruch oder der schwarzen Geruch oder sonst was besser oder schlechter ist. Sie sind eben unterschiedlich und sie sind für eine andere Rasse unangenehm. So, das wird natürlich mit Parfums übertönt, dann wird also das natürliche Abstandsgefühl, was man da hat, wird noch durch solche Propaganda hier also unterbunden. Da wird dann noch gesagt, sogar auf die humanitäre Tour, in so einer schwarzen Schrift habe ich also auch gelesen, die haben dann also gesagt, also das Beste, wie du meistens weißes Mädchen kriegst, ist immer, dass du kommst, wenn sie mit dir nicht schlafen will, dass du sagst, sie ist Rassistin. Dann schaffst du es mit Sicherheit, sie ins Bett zu bringen, weil das ist also ein Argument, das zieht immer. Es will ja keine Rassist sein, das ist der schlimmste Vorwurf, den es also überhaupt gibt. Dass man ihn vielleicht auch sonst nicht gut findet, unabhängig von Rassen oder so, das darfst du nicht zugeben, sondern du musst darauf bestehen, wenn sie mit dir nichts anbandeln will, dann ist sie Rassistin. So. Das wird also richtig als Masche verkauft in schwarzen Zeitschriften, um also nun weiße Mädchen anzumachen. So läuft das da also. Es wird ganz bewusst in puncto Rassenmischung gearbeitet. Geisler habe ich schon zitiert, Bundeskanzleramt habe ich zitiert, Außenpolitik habe ich zitiert. Und die ganze Entwicklung, die da läuft, da haben wir bisher angenommen, naja, die sind einfach zu schwach oder zu blöde oder die lassen sich durch die Medien zu sehr beeinflussen, dass sie da also nichts gegen machen. Die sind eben so europafanatisch, dass sie sagen, naja, das ist so ein Nebenprodukt, diese Vermischung. Und dass jetzt nun jeder Neger aus Martinique dann also auch sich in Bonn niederlassen kann oder in Hamburg oder in Bielefeld oder in Hetendorf, das ist alles eine Geschichte, die ist Nebenprodukt, die wollen wir nicht. Nein, sie wollen sie. Sie wollen ganz bewusst unser Volk ausmerzen. Das muss man mal ganz klar sehen, da steckt eine Steuerung dahinter. Und zwar, man kann das vielleicht nur psychologisch deuten, das ist also so eine Art Selbsthass, die da durchkommt. Wenn wir 40 Jahre lang immer eingeredet bekommen, dass wir das größte Verbrechervolk der Geschichte sind, dann ist es natürlich klar, dass das irgendwo wirkt. Zum Teil wirkt das natürlich, prallt das so ab. Also wenn da diese Geschichten, die Serien sind im Fernsehen oder so, es wirkt dann gar nicht mehr. Aber es wirkt ins Unterbewusstsein hinein. Das heißt, irgendwo, genauso wie Sie in der Werbung das machen können, Sie können also meinetwegen ganz kurz was aufblenden in der Werbung, was Sie bewusst gar nicht aufnehmen. Sie werden aber auf diese Werbung reagieren. Das heißt also, obwohl wir es bewusst gar nicht registrieren, haben wir es trotzdem aufgenommen. Und genauso wirkt natürlich auf unser Unterbewusstsein dieses dauernde Schuldgerede. Und das führt dazu, dass wir selbst im Innersten, und keiner von uns kann sagen, dass er davon vielleicht ganz frei ist, wir wissen es ja gar nicht, es wirkt bei uns ein, dass wir selbst im Innersten den Schuldkomplex haben. Wir sind eben das Verbrechervolk. Wir sind stigmatisiert. Wir sind also übler als alle anderen Völker überhaupt. Und wenn wir das natürlich sind, stellt sich die Frage, ja, wie können wir dann überhaupt nur weiterleben? Wir müssen uns dann natürlich mit besseren Völkern verbinden, die keine Verbrechervölker sind. Mit Völkern, die also eine bessere Vergangenheit haben als wir, die nicht Massenmord an ihren Fingern kleben haben. Und das ist eben das, was hier ganz bewusst im Inneren drin ist. Wo es dann eben sogar zum Teil bis hingeht, und da schreiben Deutsche, Deutschland verrecke. Ja, da schreiben auch Türken, da schreiben aber auch Deutsche. Schreiben also auch Deutsche, Deutschland verrecke. Die also aus einer masochistischen Haltung heraus mit sich selbst in Unfrieden sind, die ihr eigenes Deutschtum als Belastung empfinden und sagen, wir wollen nicht mehr Deutschland. Und wenn wir es nun schon nicht abschütteln können, dann zumindest durch Rassenmischung, dass dieses deutsche Volk, was so viel Unheil über die Welt gebracht hat, dass dieses deutsche Volk verschwinden soll. Das ist natürlich völlig irreal und völlig abstrus und völlig absurd, weil man seiner Vergangenheit und seiner Geschichte natürlich nicht so begegnen kann. Und diese multirassischen Gesellschaften funktionieren nicht. Los Angeles habe ich heute schon genannt. Also wer nach Los Angeles noch von den Segnungen der multikulturellen Gesellschaft sprechen kann und von dem, was uns das für Bereicherung schafft, ich glaube 1,2 Milliarden Dollar Schaden da, etliche Tote, alles ausgebrannte Stadtteile oder so, wer danach also noch wirklich sagt, das funktioniert, ja, das funktioniert, das klappt nur deswegen, weil da also irgendein Freispruch, ob er nun gerechtfertigt war oder nicht, erfolgt ist, aber dann explodiert da alles, dann geht alles kaputt. Der kann doch nur sagen, den kann man doch nur als verrückt erklären. Ja? Also der Heiner Geißler schwebt dann irgendwelchen Sphären und sagt, wie schön ist es, mal eine Pizza zu essen und dies und jenes. Ja Gott, der soll doch mal die Realitäten sehen. Und die Realitäten sind eben, dass es dann immer unterschiedliche, weil die Rassen unterschiedlich sind, gibt es auch unterschiedliche tüchtige Rassen. Und genauso wie in Watts und Detroit seinerzeit bei den großen Rassenkrawallen 1968 die Judengeschäfte geplündert worden sind von den Schwarzen, weil die Juden als Ausbeuter empfunden worden sind, so waren es jetzt besonders die Koreanergeschäfte, die da also drauf waren. Warum? Weil das diejenigen waren, mit denen sie direkt Kontakt hatten. Und die Koreaner arbeiten 14 Stunden am Tag und arbeiten hart und leisten sich dann also ein besseres Auto, können sich das dann also auch leisten. Und da wurden die dann Zielscheibe des Hasses und der Aggression. Das bedeutet also, es kann nicht klappen, weil jede Gruppe unterschiedlich ist, weil aus diesen Mentalitätsunterschiedlichkeiten heraus dann ein Missverstehen erfolgt, weil ein Vertrauen nicht aufzubauen ist und weil alles andere Illusion ist. Interessant ist dazu eine Spiegelserie gewesen über den Niedergang Amerikas. Wir haben so viel geredet, Amerika, der große Riese Bush redet von der neuen Weltordnung, er redet davon, dass Amerika die Führungsmacht Nummer 1 sein wird und er hofft es, dass nach dem Abtreten der Sowjetunion das auch der Fall sein wird. Aber er täuscht sich und der Spiegel hat es sehr dargelegt. In Amerika ist es so, dass ihre Highschools längst nicht genügend Nachwuchs produzieren, um überhaupt qualifizierte Stellen zu besetzen. In Amerika ist es so, dass es viele Einwohner gibt, die unterhalb der Armutsgrenze leben. In Amerika ist es so, dass ein Staat wie New York längst also pleite wäre, wenn er nicht vom Bund unterstützt wäre. In den USA ist es so, dass es viele Gemeinden gibt, die einen großen schwarzen Anteil haben, die praktisch überhaupt nicht funktionsfähig sind und gar nicht funktionieren. Und der japanische Ministerpräsident hat es sehr richtig gesagt. Er musste sich dann entschuldigen, aber er hat es sehr richtig gesagt. Als er gefragt wurde, warum die Japaner wirtschaftlich leistungsstärker seien als die Amerikaner, er sagte, wir haben keine Puerto Ricaner und Neger bei uns. So, gab einen riesen Aufschrei in den Medien in den USA, aber es stimmt natürlich. Genau das ist richtig. Die Japaner haben keine Puerto Ricaner und Neger. So, und das ist die Erklärung, die er so kürzer, auf einen kürzeren Nenner konnte man es eigentlich gar nicht bringen. Wir haben sie bislang in nennenswerter Zahl auch nicht. Aber nach dem Willen unserer Politiker sollen wir sie hereinbekommen. Und dann werden wir dieselbe Leistungsschwäche haben wie die Vereinigten Staaten. Und in der Spiegelserie war interessant, dass dieses rassische Problem angesprochen wurde. Dass also erstmalig gesagt wurde, dass eben wegen dieser rassischen Unterschiede und dieser rassischen Spannungen auch Amerika keine Weltmacht mehr sein wird. Amerika wird denselben Weg gehen wie Sowjetrussland. Es gibt in Amerika schon starke Bestrebungen von Weißen, die sagen, wir wollen unsere eigenen Länder haben, lasst den Schwarzen Louisiana und Mississippi und lasst den Mexikanern, also Texas und Los Angeles Region und. Wir teilen Amerika auf in verschiedene Homelands, so wie das also in Südafrika gemacht worden sei. Anders können wir hier nicht überleben. Das heißt, es gibt dieselben Tendenzen, die in der Sowjetunion jetzt stattfinden, die gibt es also auch in den USA und das wird in 10, 12, 15, 20 Jahren vielleicht noch viel stärker zum Ausdruck kommen. Wir haben in der Wissenschaft die Argumente, die für uns sprechen. Wir haben die Verhaltensforscher, die für uns sprechen. Wir haben also so viel Verhaltensforscher, ist also erstaunlich, kann man nur sagen, was da an Argumenten zusammengetragen wird. Die Anthropologen sind alle feige. Nach 45 gab es die deutsche Anthropologie praktisch nicht mehr. Die haben sich also in die Vorgeschichtsforschung rumgegrübelt. Beim Neandertaler hört es auf mit den Rassen. Also alles, was dahinter ist, ist Quatsch. Und der Professor Knussmann in Hamburg hat sich mal furchtbar aufgeregt, weil ich gesagt habe, die Anthropologieprofessoren sind feige. Ja, aber ich kann es auch begründen. Wenn Sie so ein Schulbuch sehen, dann sehen Sie da die Entwicklung zum Menschen. Und da gibt es im Kletzenschulbuch gibt's so eine schöne Tafel. Und da sieht man den Cro-Magnon. Und als nächsten sieht man dann einen Jetzt-Menschen. So. Nur der Cro-Magnon, der ist der Vorfahre von uns gewesen. Und insbesondere der felischen Rasse gewesen. Der von Brünnis, also der von der nordischen Rasse. So weit kann man schon zurückgehen. Aber die Neger stammen nicht vom Cro-Magnon ab. Die Chinesen stammen auch nicht davon ab. Die haben seit 500.000 Jahren eine eigene Entwicklungslinie. Und wenn man sagt, also vom Cro-Magnon stammt der Jetzt-Mensch ab, dann ist es totaler Blödsinn. Aber es soll natürlich diese eine Welttheorie, One World, eine Welt, eine Rasse, das soll also natürlich diese Idee fördern. Und deswegen sind die Anthropologen feige, denn jeder Anthropologe, der so etwas verbreitet, der lügt ganz klar, weil er nämlich das Gegenteil weiß. Und Professor Jürgens in Kiel, auch Anthropologe, hat mal auf eine Anfrage, wie das denn nun sei mit der Abstammungsgeschichte des Menschen, wann die sich denn differenziert hat, hat er dann sehr vorsichtig geantwortet und gesagt, also es gäbe zwei verschiedene Auffassungen. Die eine von Kuhn, die eine von Heberer, dass also alle von den Cro-Magnons abstammen. Und die andere sei von Kuhn. Danach sei es eben so, dass sich zwischen 500.000 und 250.000 Jahren vor unserer Zeit dann eben die Großrassen schon aufgespalten und eine andere Rasse. Und ja, man könne sich dann die Theorie, die einem zusagt, aussuchen. Also das für einen Wissenschaftler ist also eine bemerkenswerte Geschichte, dass er also da einfach nur dahinstellen lässt. Man kann daraus natürlich schließen, welcher Theorie er anhängt. Denn wenn er also nun der Heberer-Theorie anhängen würde, dann würde er das nicht so vorsichtig ausdrücken, dass man sich solche Sachen aussuchen kann. Aber er ist auch nicht mutig genug, sich da hinzustellen und zu sagen, das ist Blödsinn, was der Heberer da sagt. Das ist Quatsch. Wenn ich also einmal so eine Schnauzenbildung zurückentwickelt habe, wir haben ja beim Orang-Utan haben wir so eine Schnauze, beim Neger haben wir so eine kleinere Schnauze, beim Weißen haben wir gar keine Schnauze mehr. Es gibt so diesen schönen den Neigungswinkel oder sowas. Wenn einmal die Schnauze zurückgebildet ist, dann wächst sie nicht mehr, weil nämlich mit dem Zurückgehen der Schnauze ist die Vorderfront vorgewachsen. Das steht also in Beziehung. Hier zieht sich rein, da geht's vor. Nun, aber wenn ein Entwicklungstrend, und der ist beim Menschen so, wenn der so geht, dann geht er nicht wieder rückwärts. Also das kann doch nicht plötzlich sein, dass jetzt die Cro-Magnon plötzlich wieder eine Schnauze gekriegt haben. Geht einfach nicht. So, es ist entwicklungsgeschichtlich unmöglich. Es ist bei keiner Tierart nachgewiesen, eine solche Entwicklung. Es geht also auch beim Menschen nicht. Das heißt also, wenn ich eine Rasse habe, die also eine solche Schnauzenform hat, dann kann die nicht abstammen von einer Rasse, die also keine Schnauzenform hat. So, und der Cro-Magnon, der hatte eben keine Schnauze. Und das bedeutet, sprechen konnte er, also eine Schnauze meine ich, also wirklich das, was also hier so vorgebaut ist. Man kann das auch mit Unterkieferwinkel machen und so, das ist dann wissenschaftlich, aber Schnauzer wissen Sie gleich, was gemeint ist. Also es gibt dann eben einen längeren Unterkiefer, so kann man das auch sagen, einen kürzeren Unterkiefer, so ist das vielleicht etwas neutraler ausgedrückt. Also der Orang-Utan hat einen langen Unterkiefer, der Neger hat einen mittellangen Unterkiefer und der Weiße hat einen ganz kleinen Unterkiefer. Das ist also für diejenigen, die nicht Rassisten sind unter uns, macht das dann also vielleicht eine annehmbare Art sein. Das heißt also, die Anthropologen, die verschweigen das. Da ist also praktisch nicht mehr geforscht worden, ist man auf Blutgruppen ausgewiesen. Immerhin ist man auch da auf Dinge gekommen, die unerwünscht sind. Also ich hab eine Blutgruppe K-positiv. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber das gibt es nur in Nordeuropa. Da haben das 7% der Bevölkerung und sonst gibt das nirgendwo. Also die Neger haben das nicht und in Asien gibt es das nicht und in Südamerika gibt es das nicht und. Also auch da hat man was festgestellt, was irgendwo spezifisch ist für Bevölkerung. Und immerhin war es Jürgens, der gesagt hat, also diese Geschichte, dass das schwarze Blut in Schwarzafrika, also in Südafrika gesondert gekennzeichnet ist und weißes Blut auch, das hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern man hat also... Wenn man Blut von Schwarzen auf Weiß übertragen hat und umgekehrt bei Bluttransfusionen, hat man festgestellt, dass es zum Teil eben schwere Schocks gab und die Leute dran gestorben sind, weil es so viele verschiedene Blutfaktoren außer dem AB0-System gibt, die noch gar nicht alle erforscht sind und die reagieren zum Teil also unangenehm miteinander. Immerhin, das hat Jürgens sogar zugegeben. Aber eben alles in anderen Dingen, wenn er jetzt im Abendblatt ist er gefragt worden, ja, meine Tochter will also einen Türken heiraten, ist das bedenklich? Das schreibt er vom anthropologischen Standpunkt aus nicht. Und dann murmelt er sowas mit Sozial und Anpassung und es könnte Schwierigkeiten im Freundeskreis geben und. Aber auch vom anthropologischen her ist es, und das weiß Jürgens, auch vom anthropologischen her ist es schwierig, nur er hat natürlich Angst, wenn er das schreibt, dann kriegt er Dampf von seinen Studenten. Dann gibt es Ramazamba in der Vorlesung, dann wird dann ein Hearing gemacht und ein Sit-In und dann werden seine Vorlesungen gestört und das will er alles nicht. Er will keinen Stress, er will keinen Ärger, keine Arbeit haben, deswegen sagt er das nicht. Besser in dieser Richtung die Verhaltensforscher. Es gibt nach meiner Kenntnis keinen Verhaltensforscher, der das nicht klar rausgearbeitet hat. Die ganzen Tierversuche haben gezeigt, dass da also Rassenmischung negativ ist. Ganz verrückte Dinge passieren, eben auch schizophrenes Verhalten. Zwei Papageienart. Die eine Papageienart bringt also jetzt, so Zwergpapageien, bringt also das Nistmaterial zum Nest im Schnabel. So. Die andere Papageienart steckt sich also das Zeug unter den Flügel und fliegt damit zum Nest hin. Und jetzt haben sie die Mischlinge von beiden. Ja, was machen die nun? Der macht zunächst mal, hat das im Schnabel und dann kommt er auf die Idee, es müsste ja eigentlich da unter den Ärmel gesteckt werden. Dann steckt er das unter den Flügel und dann hat er das Gefühl, sich putzen zu müssen, weil das ist für diese andere Art, ist unter dem Flügel, also irgend sowas zu haben, so Nistmaterial ist unangenehm, dann zieht er es wieder raus. Und dann steht der Blöde da und dann geht das wieder von vorne los. Dann steckt das wieder unter den Flügel und dann hat das wieder im Schnabel. Und das dauert so eine Viertelstunde, bis er mit einem Grashalm sich dann mal entscheidet, irgendeine Sache das Übergewicht kriegt. Entweder lässt das da drunter oder er lässt es im Schnabel und dann hinfliegt. Ja, dass der überhaupt nicht fertig wird mit seinem Nestbau, ist auch klar. Die können also keine vernünftige Brut hinkriegen, weil die kein Nest gebaut kriegen. So, richtig gehen, und das ist richtig schizophren, Spalte irre sein. Der weiß nämlich nicht, was er machen soll. Soll er mit dem Schnabel hinbringen oder soll er da hinbringen? Und genauso ist es bei Bienen mit verschiedenen Brutpflegeverhalten, da hat man das untersucht. Man hat das also festgestellt bei x Geschichten in einem russischen Buch, einem russischen Biologiebuch, was in DDR-Zeiten, alles was aus Russland kam, war ja gut, was in DDR-Zeiten also übersetzt wurde, in die DDR fand ich folgenden guten Satz. Da gibt es die Nebelkrähe und die Saatkrähe und da gibt es also eine gewisse Grenze, wo die zusammentreffen. Und dann gibt es einen Mischungsstreifen, das ist aber nur sehr knapp, das sind so 12 Kilometer im Durchschnitt, wo die sich überhaupt nur mischen. Und da stand in diesem Buch der Satz, dass sich diese Mischungszone nicht ausdehnt, dass es nicht 50 oder 100 oder 150 Kilometer sind. Das beweist, dass die Mischung negativ ist. Ein DDR-Buch vor 10 Jahren schon drin, aus dem Russischen übersetzt. Und ist natürlich logisch, denn wenn die Mischung positiv wäre, dann würde sich diese Mischung natürlich viel mehr verbreiten. Das heißt also, sie ist negativ. Die Frösche, die sich sehr ähnlich sind, die quaken da, wo sie zusammenkommen, besonders unterschiedlich. Das heißt, in ihrem Kernbereich, da quaken sie sehr ähnlich. Und da, wo die zwei verschiedenen Froscharten zusammenkommen, da quaken sie sehr unterschiedlich, gerade um sich nicht zu vermischen, weil das Quaken eben, also das ist wie bei uns, also sagen wir mal ja, die Laute der Minnesänger, um es mal so zu sagen. Etwas lyrisch zu sagen bei den Fröschen. Man verzeihe mir diesen Vergleich. Das heißt also, es dient dem Paarungsverhalten und es dient der Anbindung von Paarungen. Und das eben muss verhindert werden zwischen verschiedenen Arten. Deswegen quaken die da unterschiedlich. Grillenarten, die sonst ähnlich zirpen da, wo sie zusammenstoßen. Verschiedene Arten zirpen sehr unterschiedlich. Gerade um sich eben nicht zu vermischen. Glühwürmchen, die haben unterschiedliches Blinksystem, um Himmels willen, damit nicht das Glühwürmchen ein falsches Glühwürmchen zu fassen kriegt. Also, und in der Natur ist natürlich auch so, dass, wenn Sie jetzt ein Maultier machen wollen oder was, dann müssen Sie der Stute, müssen Sie also dann die Augen verbinden, denn sonst tritt die also den Hengst weg, ja, von der anderen Art. Das klappt also nicht. Warum macht der Hengst das aber? Das ist die Frage. Und das ist ein Punkt, den ich hier noch nicht behandelt habe, den ich immer kurz noch ansprechen will, weil er eigentlich einiges auch erklärt.